das Wiegenlied väterlicherseits. Schlaf ein, mein Kind, schlaf ein, mein Kind, man hält uns für Verwandte. Doch ob wir es auch wirklich sind, ich weiß es nicht. Schlaf ein, mein Kind. Mama ist bei der Tante. Schlaf ein, mein Kind. Mein Kind, schlaf ein. Man kann nichts Klüges machen. Ich bin so groß, du bist so klein, wer schlafen darf, kann lachen. Nachts liegt man neben einer Frau, die sagt, lass mich in Ruhe. Sie liebt mich nicht, sie ist so schlau. Sie hetzt mir meine Haare grau. Wer weiß, was ich noch tue? Schlaf ein, mein Kind, mein Kind, nun schlaf, du hast nichts zu versäumen. Man träumt vielleicht, man wär ein Graf, man träumt vielleicht, die Frau wär brav. Es ist so schön zu träumen. Hörst du, wie die Autos jagen? Irgendwo geschieht ein Mord. Alles will dir etwas sagen, aber du verstehst kein Wort. Sieben große und 12 kleine Sorgen stehen um dein Bett und sie stehlen sich die Beine bis zum Morgen ins Parkett. Straße vor dem Haus gehen den Bäumen, die dort frieren, nach und nach die Haare aus. Hat es gut, den man nicht weckt, wer tot ist, schläft am längsten. Wer weiß, wo deine Mutter steckt, sei ruhig, hab ich dich erschreckt? Wollte dich nicht ängsten. Das